Noi siamo schifati. Tutti romani onesti sono schifati. Wir sind angeekelt, sagt dieser Römer auf dem Campo dei Fiori, im Zentrum von Rom. Alle ehrlichen Römer sind angeekelt. Man müsste ganz von vorne anfangen, alles verbrennen, das meine ich wörtlich, und dann neu anfangen. Wir sind tief empört über das, was passiert, weil die wahren Römer ein sauberes Rom wollen, ein ehrliches Rom. Für mich ist Rom tot durch die Korruption, Rom lebt von Korruption. Tatsächlich haben Staatsanwälte und Polizei Bestechung auf zig kommunalen Ebenen aufgedeckt. Seit Jahren haben sich Politiker und Verwaltungsbeamte Millionenbeträge eingesteckt. Im Gegenzug schanzten sie den Kriminellen öffentliche Aufträge zu. Bei der Müllabfuhr, bei Bauprojekten, auch für Flüchtlingsunterkünfte. Immer auf Kosten des Steuerzahlers. Mit dabei und mittendrin Politiker aller Seiten, Rechte wie Linke. Jeder darf hier machen, was er will. Und niemand übernimmt die Verantwortung. Nicht der Bürgermeister, nicht der Minister und auch nicht der Verwaltungschef. Sagt Enrico Stefano. Er sitzt im Stadtrat von Rom für die Oppositionspartei Cinque Stelle. Sie stellt sich als ehrliche Bürgerpartei dar und fordert die Radikalkur. Rücktritt des linken Bürgermeisters Marino, Neuwahlen und Austausch des Verwaltungsapparats. Aber so weit wird es vermutlich nicht kommen. Die Mitte-Links-Regierung von Ministerpräsident Renzi wird Bürgermeister Marino wohl einige Zuständigkeiten entziehen, mehr nicht. Denn nach allem, wie es aussieht, hat Marino selbst mit den kriminellen Machenschaften nichts zu tun. Im Gegenteil, er hat die Ermittlungen gegen Mafia-Kapitale immer unterstützt. Ein Mitglied der Anti-Mafia-Kommission im italienischen Parlament ist Stefano Esposito von der Regierungspartei PD. Esposito hält manche Töne aus der Opposition für übertrieben. Natürlich versucht die Opposition, Rom so darzustellen, als ob es so wäre wie Palermo in den finstersten Zeiten. So ist es nicht. Selbstverständlich ist Esposito auch daran gelegen, den Ruf von Rom bei Touristen nicht weiter anzukratzen. Schließlich beginnt in wenigen Monaten das Heilige Jahr, das Papst Franziskus ausgerufen hat. 25 Millionen Besucher werden erwartet. Esposito setzt auf die Römer und ihre Empörung über die Mafia. Die Reaktion der Römer in diesen Tagen zeigt mir, dass Rom im Kern eine gesunde Stadt ist und dass wir auch den Touristen eine Stadt bieten können, die eine würdige Hauptstadt Italiens ist.